Mach mal nicht was vom Elvis Presley drauf. Nichts von Elvis Presley drauf. Tut mir leid. Von den Rolling Stones vielleicht. Ich würde noch was in eigener Sache tun. Die Leute fragen mich immer, oder der Franz Wurse, oder der Mola, oder einer von uns Wurse, was singen ihr da überhaupt? Ne? Weil sie nicht den ganzen Text immer verstehen. Aus dem Grund habe ich mal alle Texte aufgeschrieben und ein Textheft gemacht. Falls da jemand ein Interesse dran hat, kann er nachher bei mich kommen und sich ein Graf, es kostet allerdings 5 Mark. Von der 5 Mark sind ungefähr 40 Penning, wo ich gut mache. Der reinste Profitgeier hier. Also ich bin ein Profitgeier. Damit ich kein Profitgeier bin, da spende ich jeweils 40 Penning pro Heft im Verein. Ein reines Wissen. Aber wenn wir gerade bei der Sache in eigener Sache sind. Am 19. ist im Jugendzentrum Püttlinge prima Session. Im Jugendzentrum. Hinterwald AIDS Band. Unterstützt von Jumping Nuts. Also was mir hier nicht so gefällt, muss ich ehrlich sagen, wir sind so weit weg. Das Springring ist bisher kein Funke übergesprungen. Ich habe noch kein Feeling gekriegt, Jungs. Kein Feeling, Bäcker. Wir machen was für euch, ihr könnt ja auch was für uns machen, ja. Schat, beweg dich mal ein bisschen, damit ein bisschen hier. Also, guck mal, die Zeit rum, ne? Wir erzählen noch ein bisschen. Hier halt mal, ja, hier sieht schön aus. Ich wollte mir noch was sagen. Heute Abend spiele hier nicht die Stones und nicht die Ideal und nicht der Elvis Presley. Heute Abend spielt hier die Hinnerwald AIDS Band. Und die Hinnerwald AIDS Band spielt nur Usa Sticker. Weil wir die Hinnerwald AIDS Band sind. Hep. Kennt ihr die Hep? Hinnerwald AIDS Band. Hep. Hep. Hep, Hep. Man könnte ja zwischendurch noch eine kleine Diskussion führen. Da brauchen wir aber allerdings noch einen Diskussionsleiter. Franz, willst du das übernehmen? Da sagen wir was, dann spielen wir nämlich nicht weiter. Also ich stimme jetzt einheitlich ab, dass wir jetzt noch was machen.